Wo bist du jetzt? Und was ist Wirklichkeit? Réalité, ce qu'on a dans la tête ne correspond peut-être pas à la réalité qu'on retrouve dans les oreilles. Vielleicht können wir auch tatsächlich niemals die Geräusche, auch wenn sie noch so stark sind, die wir in unserem Kopf haben, die wir in unserem Sinne haben, niemals richtig übersetzen, so dass wir sie genauso wieder hören können. Ob das jetzt im Augenblick Theater ist oder Wirklichkeit, das weiß ich auch nicht. Comment écouter? C'est un problème ça aussi d'écouter. Je rembourse. Demandez. Demandez, messieurs, dames, d'aller votre chance, tirage ce soir. C'est-à-dire que les histoires sont interrompues par quelqu'un qui raconte autre chose. Das heißt, jede Geschichte wird unterbrochen von jemandem, der eine neue Geschichte erzählt. Und in jedem sind viele Zivile. Wenn er da dran ist. Ja, das ist ein Bitte schön, danke schön, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi j'ai appris la langue d'école et j'y comprends rien. Parce que les Français, c'est une nation très très fière. Oh, c'est pas vrai ça. On n'est pas fiers, mais regardez. Les Anglais, les Américains, ils n'apprennent pas l'allemand. On n'est pas français. Nous on est occitans. Occitans. Pourtant en Allemagne, il y a une tradition du chant. Ja, man singt sehr viel in Deutschland. Ja. On les appelle, on chante. Je vais te faire entendre le marché Markt, de Rouen. Viel ausgerufen. Die Verkäufer rufen aus. Sie versuchen, ihre Ware anzupreisen. Sie versuchen, die Aufmerksamkeit der Käufer oder der Vorbeigehenden auf sich zu lenken, um ihre Ware zu verkaufen. Warum ist das nicht so in Deutschland? Ich weiß nicht, warum das nicht so in Deutschland ist. Dabei gibt es auch den Ausdruck Marktschreier. Ja? Ja. Habe ich nicht gehört. Nein, schreien heißt ja auch nicht singen. Das heißt... C'est très chanté. Plus in on va Frankreich au ist sud. Es sehr gesungen, ja. Ja, plus on va au Und sud. Und meine Stimme links... empfindet die Situation, die örtliche Situation. Nein, und das Sinnliche. Vielleicht sind die Deutschen zu gut erzogen. Bon, das ist meine Stimme. Ça, c'est ma voix. Ça, c'est ma voix d'homme. Das ist meine Männerstimme. Qu'est-ce que c'est erzogen? Éduqué. Trop bien élevé. Pour chanter. Vielleicht sind sie auch schüchtern. Ça, c'est le marché à El Oued en Algérie, dans le désert. Dies ist der Markt von El Oued in Algerien, in der Wüste schon. 14:17 Uhr. Hatten Sie nicht 14:17 Uhr gesagt? Dieser Markt liegt unter der Sonne und da gibt es, hat man das Gefühl, nirgendwo Schatten. Es ist ein heißer, staubiger Markt, voller Farben der Gemüse, die dort ausliegen, des Obstes und der Kleidung der Leute. Und du hast Spaghetti, Mann. Ça va bien? Spaghetti, was ist das? Salade. Pizza. Oh, pardon. Das ist aus? Der Schlank ist aus? Ja, die meine auch. Die zwei letzten, das ist aus, gell? Ja, pas. Ja. Ja, das ist aus. Ja, das ist aus. Que s'interroger sur la création, c'est toujours un phénomène culturel, un phénomène social, passionnant, etc. Ça fait joli. Je ne comprends pas, parce que moi, j'ai rien le droit d'avoir un Meinung. Du stehst schon tagelang und tagelang die Bänder hörst und nicht weißt, was du damit machen sollst. Und wenn du es leid bist, sag ich, dass du einfach fertig bist. Das Hörspiel ist fertig.